Gewasse, Skinhead, Skinhead, Arbeiterklasse. Damit verdienst du dein Geld, auch wenn's dir nicht gefällt. Gehen wir dann nach Hause in unseren Arbeitssachen, sehen wir die Snubs, die darüber lachen. Die Typen im Anzug, die können wir entschleiden, setzen uns nach und tun Lügen verbreiten. Die Klasse, die arbeitende Masse, Skinhead, Skinhead, Arbeiterklasse. Damit verdienst du dein Geld, auch wenn's dir nicht gefällt. Also oft hast du keine Lust, doch du weißt, dass du arbeiten musst. Auch wenn dir deine Chefs mehr stinken, das Wochenende naht, beginnen wir ein Trinken. Working Class, die arbeitende Masse, Skinhead, Skinhead, Arbeiterklasse. Damit verdienst du dein Geld, auch wenn's dir nicht gefällt. Damit verdienst du dein Geld, auch wenn's dir nicht gefällt.